Sie hören das Gedicht »Die neuen Fernen« von Joachim Ringelnatz, gesprochen von Annike Wolf für das deutsche Wikisource-Projekt. In der Stratosphäre, links vom Eingang, führt ein Gang, wenn er nicht verschüttet wäre, 7 Kilometer lang bis ins Ungefähre. Dort erkennt man weit und breit nichts, denn dort herrscht Dunkelheit. Wenn man da die Augen schließt und sich langsam selbst erschießt, dann erinnert man sich gern an den deutschen Abendstern.